Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Kraft heute Morgen. Wisst ihr, Gott hat zu mir gesprochen letzten Donnerstag. Und er hat zu mir gesagt, jetzt ist die Zeit, die Verbindung zur Kraft Gottes zu finden. Jetzt ist die Zeit, zu lernen, von der Kraft Gottes zu ziehen. Jetzt ist die Zeit, wo der Leib Christi diese Verbindung zur Kraft Gottes finden muss. Streck dich einfach mal aus heute Morgen. Weißt du, wer ihn sucht von ganzem Herzen, der wird ihn finden. Die Sache ist die, Kraft Gottes ist hier. Aber was dem manchmal noch entgegensteht, dass wir wirklich empfangen können und ziehen können, ist unsere Eigenkontrolle. Ist unsere Selbstkontrolle. Als der Heilige Geist an Pfingsten auf die Jünger kam, da verloren sie in einem Moment komplett die Kontrolle. Die Menschen sagten, sie sind wie betrunken. Sie hatten komplett die Kontrolle verloren. Also wenn du die Verbindung zur Kraft Gottes suchst, dann such die Verbindung zu diesem Punkt, wo du loslässt und wo du den Heiligen Geist übernehmen lässt. Also seine Kraft ist hier heute Morgen. Er fühlt schon, er fühlt schon, er fühlt schon, er fühlt schon, ich kann das sehen. Er fühlt schon, er fühlt schon, er fühlt schon, da wo offene Gefäße sind. Weißt du, da wo offene Gefäße sind, da fühlt er schon, da fühlt er schon, da fühlt er schon. Oh, da fühlt er schon. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, streck dich aus, streck dich aus. Heiliger Geist, wir haben Hunger nach mehr von dir. Oh, wir haben Hunger. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Heute Morgen, weißt du, triff diese Entscheidung. Ich werde nicht von hier weggehen, ohne eine neue Übernahme durch die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Also es geschieht nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern es geschieht durch seinen Geist. Alles, was du brauchst in deinem Leben, kommt von ihm. Jetzt ist die Zeit, dich mit seiner Kraft zu verbinden. Seine Kraft ist hier. Sag ihm einfach, dass du ihm die Kontrolle gibst über dein Leben. Also bevor du das erste Mal in deinem Leben in neuen Sprachen gebetet hattest, musstest du auch ihm die Kontrolle geben über dein Sprachzentrum. Du musstest die Kontrolle loslassen über dein Sprachzentrum. Genau so musst du immer wieder die Kontrolle loslassen und den Heiligen Geist übernehmen lassen. Paulus sagt, die Liebe Christi überwältigt uns. Überwältigt uns. Heiliger Geist, heute Morgen. Wir geben dir allen Raum. Wir geben dir allen Einfluss. Wir geben dir die Kontrolle heute Morgen. Halleluja. Tu du, was du möchtest, auch mit all denen, die über Livestream zuschauen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du mehr als bereit bist, die Kontrolle zu übernehmen, Herr. Denn du möchtest, dass wir mit Kraft gefüllt sind, dass wir aus der Kraft Gottes leben. Halleluja. Ja, lass uns ihm die Ehre geben, dem Heiligen Geist. Power, Holy Spirit, hungry for more. Spirit. Heiliger Geist. Deeper into the center of your heart. Person Gottes. Komm, Heiliger Geist. Tu dein Werk in unserer Mitte. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Sing es einfach weiter. Sing es einfach weiter, während der Heilige Geist beginnt. Einzelnen ganz spezifisch zu dienen. Ich habe eine Person gesehen und du bist immer wieder über längeren Zeitraum einfach durch. Ja, ich sehe zwei Personen. Das eine ist eine Person, du hast wirklich über längeren Zeitraum mit einer Krankheit zu tun gehabt und hast immer noch zu tun, die aus medizinischer Sicht unheilbar ist. Und es hat dir wirklich die Kräfte geraubt und gezehrt. Und Gott sagt heute Morgen, er gibt den Müden neue Kraft und den Ohnmächtigen mehr, der dich stärke. Wenn dich das betrifft, kannst du nach vorne kommen und ich lege dir kurz die Hand auf. Die zweite Person, die ich gesehen habe, ist, da geht es auch um eine ähnliche Krankheitsgeschichte, aber da ist es so, dass es um eine Person geht, nicht dich selber, sondern eine Person, in deinem unmittelbarsten Umfeld, Ehepartner, Kinder oder Kind oder Vater, Mutter, und du warst involviert einfach ganz stark auch mit dieser Krankheitsgeschichte und auch das hat dich ausgelaugt, obwohl du selber nicht betroffen warst von der Krankheit selbst, aber weil es ein so nahestehender Mensch ist und du die Person begleitet hast, ist es so, dass es dich ausgelaugt hat. Wenn dich das betrifft, komm einfach auch nach vorne. Ihr beide? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Singt einfach weiter. Lass uns wirklich dem Heiligen Geist Raum geben. Lass uns dem Heiligen Geist Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe noch jemanden gesehen und da ist es so, dass du über 2 Jahre hast du eine beruflich extrem herausfordernde Situation und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Du weißt nicht, wo das Licht am Ende des Tunnels ist. Es fühlt sich so an, wie du kannst nicht vorwärts und nicht rückwärts. Du bist da drin und und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und Gott möchte dich berühren. Komm einfach auch nach vorne. Das ist eine spezielle berufliche Situation. Halleluja. Halleluja. Und dann habe ich drittens noch gesehen, und da ist es so, du steckst in einer extrem schwierigen und auch traumatischen Ehesituation. Und Gott möchte dir neue Kraft geben. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne. Lass uns singen, Blow Holy Spirit. Halleluja. Halleluja. Dass du den Müden neue Kraft gibst und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Oh. Füll sie mit deiner Kraft. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Umso besser. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist. Danke, Vater, für deinen Geist. Oh, danke für deine Kraft. Danke für deine Kraft. Oh, danke für deine Kraft. Oh, danke. Ich sehe wie einen Ausbruch des Heiligen Geistes. Ich sehe wie einen Ausbruch des Heiligen Geistes. Hier in diesem Bereich, das ist wie ein Ausbruch des Heiligen Geistes. Oh, füll sie, füll sie, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, füll sie, füll sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, ihr habt es gesehen, wie ein Ausbruch. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Komm mit deinem Geist, Herr. Komm mit deiner Liebe, Herr. Komm mit deiner Nähe, Herr. Oh, du bist der Gott, der uns sieht, Herr. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Streck dich aus. Streck dich einfach aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Streck dich alle aus. Streck dich alle aus. Oh, streck dich alle aus. Familie, für deine Ehe und für deine Kinder. Du stehst ganz stark im Riss und du hast dich gerade jetzt so die ausgestreckt und die Kraft Gottes ist dabei, dich wirklich zu füllen. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell noch nach vorne. Ich möchte dir kurz die Hand auflegen zur Bestätigung. Gottes Kraft wird dich so richtig füllen. Oh, in Jesu Namen. Oh, für die ganze Familie, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Kraft. Oh, danke für deine Kraft. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Er hat gesagt, was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch geben. Oh, da ist Macht. Da ist Macht in deinem Gebet. Oh, da ist Macht. Oh, da ist Macht. Da ist Macht. Da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch in deinem Gebet. Oh, da ist Durchbruch in deinem Gebet. Oh, da ist Durchbruch in deinem Gebet. Oh, da ist Durchbruch in deinem Gebet. Halleluja. Halleluja. Oh, da ist Durchbruch. Durchbruch in deinem Gebet. Durchbruch in deinem Gebet. Jesus, Jesus, oh Jesus. das gesehen. Da ist Durchbruch. Wir hatten vorher das prophetische Wort von Nadja für die Ernte. Arbeiter für das Erntefeld. Und ich glaube, da ist eine Zuteilung, da ist eine Durchbruchskraft heute Morgen. Für alle die, ganz spezifisch, ich hatte ganz spezifisch den Eindruck, für alle die, die in unserem Evangelisationsteam sind, die hier bei Glory Life im Evangelisationsteam sind. Gott möchte dir wirklich eine Zuteilung geben für diese Ernte. Er möchte uns allen eine Zuteilung geben für die Ernte, aber ganz spezifisch die vom Evangelisationsteam. Komm ganz schnell nach vorne. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch für die Ernte. Da ist Durchbruch für die Ernte. Komm ganz schnell nach vorne. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Zuteilung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Und du hast eine starke evangelistische Salbung auf deinem Leben und Gott hat dich auch schon gebraucht, wirklich stark auch in der Ernte, auch Kranke zu heilen in der Ernte, aber du bist nicht bei unserem Glory Life Evangelisationsteam dabei. Gott möchte dir heute Morgen eine Zuteilung auch geben. Komm ganz schnell nach vorne, komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Halleluja, danke Heiliger Geist. Fire! Kraft. Halleluja. Halleluja. Streckt einfach mal alle aus. Herr Paulus hat gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft. Oh. Power. Power. Power. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Lass ihn wirken, lass ihn wirken. Einige werden gerade jetzt berührt. Einige, weißt du, der Heilige Geist ist eine Person. Er geht durch die Reihen und er berührt jeden Einzelnen, ganz persönlich. Er macht es, auch ohne Handauflegung, weißt du. Er ist Geist, er ist nicht abhängig von meiner Hand, sondern er berührt, überall im Raum. Überall im Raum, er übernimmt die Kontrolle. Er übernimmt die Kontrolle. Wenn du lachen musst, ist okay. Wenn du weinen musst, ist okay. Wenn du zittern musst, ist okay. Wenn du, keine Ahnung, dich auf den Boden wälzen musst, ist okay, ist okay, ist okay. Er berührt dich, er berührt dich, er berührt dich. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Danke, dass du uns zurüstest in dieser Zeit. Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener und Dienerinnen zu Feuerflammen. Halleluja. Er macht dich zu einer Feuerflamme. Oh, oh, Feuerflamme. Halleluja. Herr, bläst du richtig durch. Danke, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Du bist hier, um Jesus durch uns groß zu machen. Du bist hier, um uns Gemeinschaft zu haben mit seinen Leiden und mit der Kraft seiner Auferstehung. Danke, Herr, dass wir hingehen und dass Kraft aus uns hervorkommt. Danke, Jesus. Kraft Gottes macht den Unterschied. Paulus hat es gesagt, er hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. In Kraft. Es macht allen Unterschied der Welt, die Auswirkungen. Es macht allen Unterschied der Welt in Bezug auf die Auswirkungen dessen, was du sagst, ob da die Kraft Gottes drauf ist. Oder nicht? Ich sehe gerade noch eins. Ich glaube, Gott, der Heilige Geist, möchte noch ein paar Leute spezifisch salben. Und zwar alle die, die von Gott gebraucht werden bereits, zu predigen. Alle Prediger, Predigerinnen. Alle, die von Gott gebraucht werden zu predigen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du auf der Straße Leuten von Jesus erzählst oder Menschen in deiner Familie predigst, sondern wirklich die am Pult predigen, kommt einfach mal nach vorne. Weil es ist nicht das Wort allein, es ist nicht die gute Predigt allein, sondern es ist die Kraft, es ist die Substanz die drauf ist. Es ist die Substanz, die drauf ist. Und ich glaube, dass Gott euch heute mit einer neuen Substanz füllen möchte. Einer neuen Substanz seiner Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Jesus, in Jesu Namen, Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Gott sagt schon, das nächste Mal, wenn du deinen Mund öffnen wirst und das Evangelium zu verkünden, wirst du merken, dass etwas anderes nochmal drauf ist. Du merkst es einfach, es ist wie eine andere Dimension, ein anderer Schmelz, der auf deiner Stimme ist, ein anderer. Ja, du kannst es nicht erklären, es ist übernatürlich, aber du wirst es merken schon das nächste Mal. Wenn du deinen Mund öffnest, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Heiliger Geist, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich, wir danken dir für deine perfekten Werke, wir danken dir für deine perfekten Wege, danke, dass du sie zuvor bereitet hast, dass wir nur in ihnen wandeln brauchen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt dürft ihr euch langsam Richtung Platz bewegen. Wer noch liegen bleiben will, kann gerne liegen bleiben. Ihr müsst jetzt nicht einfach aus dem Soaken raus oder so. Aber alle, die laufen können, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann haben wir heute Morgen ein Zweigang-Menü des Wortes Gottes. Wir werden zuerst einen kürzeren Impuls hören von der Astrid, den ihr der Heilige Geist gegeben hat. Und dann wird meine Frau die Hauptpredigt machen. Halleluja. Und dann komme ich wieder zum Schluss. Okay. Also, ihr Lieben, geben wir mal der Astrid einen kräftigen Applaus. Come on, come on, Halleluja. Komm, ihr könnt anders applaudieren. Halleluja. Oh, Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Und da, wo er ist, weißt du, da ist Power, da ist Kraft, da ist es nicht langweilig. Das Wort Gottes ist zweischneidig und scharf und es scheidet zwischen Seele und Geist. Weißt du, und das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten, dass zwischen Seele und Geist geschieden wird. Dass wir immer mehr vom Geist Gottes gelebt werden und nicht mehr immer nur von unserem Fleisch und von unserer Seele. Ah, jetzt ist die Zeit, wo Gott uns zurüstet, wo er uns verwandelt, wo wir sichtbar, weißt du, Gottes Wunsch ist es, dass wir sichtbar werden sollen in dieser Welt, dass die Menschen Jesus durch uns sehen sollen, dass seine Töchter und seine Söhne hervorkommen. Weißt du, es ist Schluss mit diesem Denken von der Welt, dass die Christen Schwachmaten sind, dass sie nichts zu sagen haben. Ich sag dir, damit ist jetzt Schluss. Wir stehen auf, wir stehen auf, wir stehen auf und wir zeigen der Welt, dass wir die beste Nachricht haben, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er die Erlösung ist. Und wir halten nicht zurück. Wir halten nicht zurück. Wir halten nicht mehr unseren Mund. Wir lassen uns nicht mehr unterbuttern, sondern wir wissen, wer wir sind. Wir sind starke Söhne und Töchter Gottes, wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus. Und er lebt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und diesen Jesus lassen wir raus. Wir schämen uns des Evangeliums nicht mehr. Weißt du, es ist Schluss damit jetzt. Schluss damit. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Es gibt so viel Angebot in der Welt. Und alles erscheint so verlockend. Alles erscheint so gut. Alles sagt, ja, komm zu mir. Ich helfe dir. Ich habe was für dich. Und es kostet alles viel Geld. Ja, weißt du, die wollen deinen Geldbeutel. Und die Hilfe mag vielleicht oberflächlich sein, aber die tiefste Hilfe, die tiefste Veränderung, wo dein Sinn erneuert wird, wo dein Leben verändert wird, wo es sich vom Schlechten zum Guten dreht, um 180 Grad, das bekommst du nur bei Gott, nur bei Jesus, nur durch den Heiligen Geist. Und daher ist unser Gott der Einzige, das Einzige, was wir brauchen. Und wenn du je vielleicht noch irgendwo Hilfe suchst, in der Welt, irgendeine weltliche Beratung, vielleicht noch in der Esoterik bist, vielleicht noch auf solche Hilfsmittel zurückgreifst, dann möchte ich dich ermutigen, fall in deinen Gott hinein, vertraue ihm ganz und gar. Weißt du, er hat gesagt, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und er hat die stärkste Kraft, weißt du, die stärkste Power ist in ihm. Wenn Gott da ist, ihm kann nichts widerstehen. Er hat den Teufel besiegt, der Teufel ist unter deinen Füßen. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du darfst angstfrei leben. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Keine Angst. Die Liebe treibt jede Furcht aus. Gott ist für dich. Er ist auf deiner Seite. Und du bist somit auf der sicheren Seite. Ist es nicht gut? Weißt du, Gott ist alles, was du brauchst. Und nicht umsonst hat uns Jesus auch gezeigt, wie wir beten sollen. Er hat gesagt, Vater unser sollen wir beten. Und wenn wir Vater unser hören, das Vater unser kennt jeder. Ja, kenne ich doch. Ja, Vater unser ist bekannt. Aber weißt du, es heißt unser Vater. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass Gott auch unser Vater ist. Und nicht nur so eine Floskel, Vater unser, kenne ich doch. Ja, alles klar. Aber das Vater unser ist für dich persönlich. Er ist dein Vater. Sag mal, mein Vater. Weißt du, wir müssen das Wort, ich sage bewusst müssen, weil es tut uns gut, wenn wir das Wort auf uns persönlich beziehen. Wenn ich bete, unser Vater ist schon gut, aber wenn ich sage, mein Vater, dann wird es persönlich, weil unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist persönlich, ist Jesus für dich ans Kreuz gegangen. Persönlich für dich. Das Wort ist für dich, für dein Leben. Für alles, was du brauchst, für jede Situation. Gott hat den Sieg, dein Vater hat den Sieg. Ach, weißt du, da ist so ein Sieg in der Luft, so ein Durchbruch in der Luft. Egal, was der Feind versucht in deinem Leben oder versucht hat in deinem Leben. Jesus ist Sieger, sein Sieg gehört dir. Du hast den Sieg in der Tasche, lang mal in deine Tasche und hol ihn raus. Lass ihn nicht in deiner Tasche, hol ihn raus, er ist da. Und deswegen hat uns Jesus auch gelehrt, wie wir beten sollen, dass wir zu unserem Vater beten sollen. Er sagt auch, geheiligt werde dein Name. Weißt du, Gott ist nicht irgend so ein Teddybär, so ein Kuschelbär, den wir einfach in die Ecke stellen. Ja, schön, dass er da ist, aber mir geht's ja gerade super, ich brauche ihn nicht. Und wenn denn was ist, dann gehen wir in die Ecke, holen ihn hervor. Bitte hilf mir, bitte hilf mir, bitte hilf mir, ich brauche dich. Und sind voller Panik und Stress. Weißt du, an Gottes Liebe zu dir ändert es nichts. Er liebt dich, aber sein Herz blutet, weil er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte, dass du jede Sekunde bewusst mit ihm lebst. Und dass du auch erkennst, wie heilig er ist. Weißt du, Gott ist kein Teddybär. Er ist Pastor Georg hat letzten Sonntag so genial gepredigt, wie oft unsere Erde in die Sonne passt. Millionenmal, gell? 1,3 Millionen Mal, ja? Wie viele Galaxien es gibt. Und er hat von Trilliarden und Billiarden und Zahlen gesprochen, die sprengen deinen Verstand. Und Gott hält alles in seiner Hand. Wie können wir da noch zweifeln an ihm? Wie können wir da noch Ängste haben? Weißt du, das ist ein Widerspruch. Und deswegen möchte Jesus auch, dass wir den Vater erkennen. Er hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er will, dass wir den Vater erkennen, dass wir erkennen, dass er heilig ist, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, also keine Angst, sondern Ehrfurcht, ihn wertschätzen, anerkennen, dass er der Größte ist, der Stärkste ist und dass er gleichzeitig auch unser Papa ist. Und deswegen steht auch im Wort Römer 8,15, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater nennen. Weißt du, Abba Vater und dein Vater will Gemeinschaft mit dir haben. Er sehnt sich nach dir. Er will mit dir seine Geheimnisse teilen. Er möchte dir sein Wort aufschlüsseln. Er möchte sich dir immer tiefer zu erkennen geben, wie gut er ist, dass er dich so sehr liebt. Weißt du, Gott ist Licht. In ihm gibt es keinen Wechsel von Finsternis zum Licht, sondern er ist Licht, er ist hell, er ist klar, er ist rein. Und was ist, wenn Gott Licht ist? Dann siehst du klar. Du siehst ihn klar und er ist Licht und du kannst ihn erkennen. Du stehst in seinem Licht. Weißt du, seit du Ja gesagt hast zu Jesus, darfst du mit aufgedecktem Angesicht vor unserem Herrn stehen. Oh, weißt du, wir müssen Schluss machen mit diesem, ach Gott, ich bin hier und Gott ist da, ich arme Wurm, was mache ich nur, ich bin nicht würdig. Ich sag dir's heute, du bist würdig gemacht durch das Erlösungswerk Jesu und ich breche jeden Geist der Religion in Jesu mächtigem Namen, der dir noch weismachen will, dass du nicht würdig bist, dass du nicht würdig gemacht bist, dass du nicht vor Gottes Angesicht treten kannst. Wenn du eine Tochter und ein Sohn Gottes bist, dann hast du das Anrecht dazu bekommen, vor Gott zu stehen, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das ist Frucht seines Erlösungswerkes für dich. Und Gott möchte dich mit seinem Licht bescheinen. Er will, dass du klar siehst. Wir brauchen in dieser Zeit Klarheit. Wir brauchen seine Klarheit, seine Weisheit, wo so viel Geister der Verwirrung einfach in der Luft sind, ja, wo das Gute zum Bösen erklärt wird und das Böse zum Gut. Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Gottes Klarheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich sag dir, es gibt keine andere Wahrheit. Egal, was die Welt sagt, das ist die einzige Wahrheit. Und dort ist die einzige Ordnung, die es gibt, nämlich die Ordnung Gottes. Und diese Ordnung, die segnet dich, die segnet dein Leben. Die sorgt für Ordnung in deinem Leben, in deiner Familie. Und es ist nicht eine Knechtschaft, wo du gepeitscht wirst, wo du gepeinigt wirst. Das macht der Feind. Sondern Gottes Herrschaft ist eine Herrschaft der Liebe, eine Herrschaft der Freude. Er möchte dir Zeiten der Ruhe und des Friedens und er will dir Zeiten schenken der Erquickung und der Ruhe in ihm. Er möchte, dass dein Verstand zur Ruhe kommt, dass du tief in ihn eintauchst, dass du seine Stimme hörst. Und im Vater unser steht ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Er will dir sein Brot geben, sein Manna. Das ist seine Gegenwart. Das ist sein Wort. Er will dich beschenken mit sich. Und wir brauchen dieses Manna. Warum sagt Jesus, wir sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute, weil wir dringend sein tägliches Brot brauchen. Er will uns äußerlich versorgen, aber das Wichtigste ist, dass wir innerlich versorgt werden. Mit seinem Brot. Weißt du, er hat das Brot des Lebens. Wenn du von diesem Brot isst, dann wirst du stark und kräftig, dann wirst du gesund. Dann bekommst du Offenbarung, dann erkennst du unseren Gott immer tiefer und tiefer und tiefer. Und wir brauchen diese Speise. Wir sollten erkennen, dass wir bedürftig sind. Bedürftig hat nichts jetzt mit Armut im Äußerlichen zu tun, aber wir sollten einfach erkennen, wir brauchen unseren Gott. Wir brauchen das, was er für uns hat. Wir können nicht ohne ihn leben. Und soll ich dir was verraten? Je länger ich mit Gott gehe, umso mehr erkenne ich, wie dringend ich ihn brauche, wie wenig ich aus mir selber tun kann. Ja, ich kann gar nichts aus mir tun. Ich brauche ihn. Und das ist die Grundeinstellung, die wir in unserem Herzen haben sollten, dass wir unseren Herrn brauchen. Nicht, weil wir doof sind oder blöd. Das hat nichts mit dir zu tun. Weißt du, wenn das solche Gedanken sind, ich breche das jetzt auch, ich durchschneide es in Jesu Namen. Ja, auch Angst vor Abhängigkeit von Gott. Ich entmache es jetzt in Jesu mächtigem Namen. Ich sage dir, Abhängigkeit von Gott ist nicht abhängig zu sein von einem Menschen in der Welt, sondern es ist dein Vater. Wie du vorher gesagt hast, mein Vater. Sag nochmal, mein Vater. Und von ihm darfst du abhängig sein. Da darfst du dich fallen lassen. Da findest du Ruhe und Frieden. Da bist du zu Hause. Er ist deine Heimat. Und dort sollst du wohnen, dort sollst du sein. Das hat er für dich vorbereitet. Dieses Leben wie im Himmel, im Vater unser kommt ja auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und sein Wille ist, dass du hier auf dieser Erde auch schon einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommst. Dass du hier auf dieser Erde schon wie im Himmel so auf Erden leben kannst. Egal, was der Feind plant, egal, was der Feind versucht, egal, in welchen Umständen du bist, Gott ist stärker. Du schaust auf den Vater, bittest ihn um dein tägliches Brot und er ist da, er steht dir bei und er hilft dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und halte dich an meiner rechten Hand der Gerechtigkeit. Ist das nicht gut? Yes, danke Herr, Amen. Und jetzt kommt unsere wunderbare Pastorin Irina. Halleluja, ja, was für ein Vorrecht haben wir in Gemeinschaft mit unserem Vater, mit dem Schöpfer, der das ganze All beherrscht, Gemeinschaft zu haben. Mit dem Schöpfer, der in uns Wohnung genommen hat. Überleg mal, dieser Gott, der dieses Universum, das ja immer größer wird, weil die Fernrohre immer größer werden und weil es sich ausdehnt, dieser Gott hat sich entschlossen, in seine Schöpfung, die so klein ist, dass nicht mal die Erde das ist ja nicht mal ein Staubkorn, ne? Also nicht mal Staubkorn groß, die Erde, der hat sich entschieden, in dir und in mir zu leben, wenn wir ihn aufnehmen. Wir brauchen nur diese Mini-Demut, dass wir glauben, dass wir nicht Gott sind. Das ist es doch eigentlich, oder? Natürlich, wer glaubt, er braucht ihn nicht, denkt, ich bin selber Gott und ich habe das schon alles im Griff und ich kann das viel besser. Aber das ist nur, weil der Fürst der Luft das Bild von Gott so verdreht hat, dass alle denken, Mensch, wenn sie sich Gott, oder viele noch, das ändert sich aber, denken, wenn ich mein Leben Gott gebe, dann wird es irgendwie schlecht, dann wird es irgendwie langweilig und traurig und ich darf nicht mehr tanzen oder was auch immer. Aber ich sage dir, mit Gott geht das Tanzen erst los, wenn du Gott in dein Leben aufnimmst. Da kommt das echte Tanzen. Er ist kein langweiliger Gott, sondern mit ihm haben wir wirklich das abenteuerlichste Leben, das es gibt. Weißt, da wird es doch wirklich erst spannend, oder? Kann man ja wohl sagen, oder? Wie gut ist er? Und ja, er sehnt sich so unendlich nach dieser Gemeinschaft. Und ja, es gibt ein paar Stellen auch in der Bibel, wie wir mit ihm in Kontakt kommen. Und da heißt es in Hebräer 11, 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer zu ihm kommt, der muss glauben, dass er existiert und dass er die, die zu ihm kommen, belohnen wird. Sag mal, belohnen. Wow. Was bedeutet es? Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dass da eine Belohnung auf dich wartet. Juhu, das ist unser Gott. Ich meine, Kinder lieben Belohnung, aber ich muss sagen, ich bekenne euch offen, ich mag immer noch Belohnung. Er liebt es, seine Kinder zu belohnen. Er liebt es, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben, mit seinen Kindern zu sprechen. Und da brauchst du nicht einen Termin. Heute sind die Arzttermine ja teilweise Monate, bis du einen bekommst. Bei ihm ist offene Sprechstunde. Halleluja. 24 Stunden kommst du zu deinem Gott. Hast Gemeinschaft mit ihm. Hast Austausch. Adam ist nur in der Kühle des Abends mit Gott gelaufen. Und da war Gott nicht mal in ihm. Er war nur um ihn rum. Und wir haben mit Gott ständig Gemeinschaft. Er sehnt sich nach dieser ständigen Gemeinschaft. Also nicht nur morgens, klar, 10 Minuten mit dem Herrn, das ist super, mach das auf jeden Fall, oder auch eine Viertelstunde, je nach D oder halbe, wie viel du Zeit hast oder dir nimmst. Aber ich glaube, er hat ein Leben für uns vorbereitet, das die ganze Zeit mit ihm einfach lebt. Dass wir alles, was wir machen, so den ganzen Tag, was wir so denken, was wir so tun, mit ihm zusammen machen. Wenn der Joni seine Kinder hütet und lehrt und ihnen Sachen beibringt und Spiele macht und alles Mögliche. Halleluja, wie gut ist das mit dem Herrn zusammen. Da kommt auch immer wieder neue Kraft. Das ist das Gute. Wir müssen gar nichts. Wir brauchen nichts selber zu machen. Wie es Astrid gesagt hat, wo wir gar nichts machen können aus uns. Nichts, was jedenfalls Frucht bringt. Nichts, was wirklich befriedigt. Nichts, was erfüllt. Aber die Gemeinschaft mit ihm, die erfüllt uns. Weißt du, erfüllt unseren inneren Menschen. Unser innerer Mensch, unser Geist ist hungrig. Und er möchte gesättigt werden, genauso wie dein Magen schreit und sagt, gib mir was. Gib mir was zu essen. Und unsere Seele auch das braucht, so braucht unser Geist, unser Herz, braucht die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Weil wir sind aus ihm geboren worden, aus seiner Liebe geboren worden. Und er belohnt uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, er belohnt dich, wenn du zu ihm kommst. Oh. Halleluja. Weißt du, warum können wir unserem Vater vertrauen, dass er gut ist? Warum kann er sagen, ohne Glauben ist es unmöglich, mir zu gefallen? Warum kann er das? Weil er nichts von sich zurückgehalten hat. Weil er alles gegeben hat. Weil er sein Liebstes gegeben hat und es war sein Sohn. Weißt du, deshalb kannst du ihm vertrauen. Egal in welcher Situation du auch immer bist. Du kannst ihm vertrauen, jemand, der sein Liebstes für dich hingegeben hat, der wird dir immer zur Seite stehen. Der wird niemals gegen dich sein. Der wird immer für dich sein. Und der liebt dich. Und zwar bedingungslos. Weißt du, das ist unser Vater, das ist unser Gott. Wir müssen das rausschreien, dass die Welt das hört, wie Gott unser Vater ist. Keiner, der mit dem Finger die ganze Zeit zeigt, was hast du schon wieder falsch gemacht, was hast du da schon wieder gemacht, sondern ein Gott, der dich wirklich liebt. Und natürlich, der dich verändert und der mich verändert, der immer mehr, uns immer mehr in das Bild von Jesus hinein verändert. Wir schauen ihn an, wir schauen Jesus an, der das Bild des Vaters ist. Und wir werden immer mehr verwandelt in das Bild von Jesus. Das heißt, wir haben die gleichen Fähigkeiten auch wie er. Wow! Du kannst das, was Jesus konnte. Weil er lebt in dir und der Heilige Geist lebt in dir. Halleluja! Und hier ist noch eine wunderbare Stelle, die ich für euch habe. Hebräer 4,16. Da heißt es, lasst uns nun mit Zuversicht oder Kühnheit hinzutreten zum Thron der Gnade. Bist du froh, dass es ein Thron der Gnade ist? Juhu! Damit wir, warum sollen wir da jetzt zutreten? Um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe bekommen. Es gibt einen Thron der Gnade. Halleluja. Und in welcher Situation du auch immer bist, das ist ein Thron der Gnade. Und wenn du zu diesem Thron kommst, dann ist Gnade für dich da. Das ist Gnade. Das ist diese unverdiente Gunst, die Gott für dich hat. Halleluja. Dankst du dem Herrn für Gnade? Wie wunderbar ist es, wir Gnade haben. Halleluja. Keine Chance, oder? Ohne Gnade. Aber die Gnade ist da. Er hat sie uns gegeben. Er hat sie uns erkauft. In welcher Situation du auch bist, wenn du sagst, Herr, ich brauche Gnade in dieser Situation. Ich pack das nicht alleine. Das geht gar nicht. Oder Herr, greif ein in dieser Situation. Herr, ich bitte dich wirklich um Gnade. Dann sagt er, ja, hier ist meine Gnade dafür. Die ist da. Sie ist da. Er hat sie am Kreuz gezeigt. Und sie ist nicht weniger da, auch als vor 2000 Jahren, sondern sie ist da. Sie ist da für deine Kinder. Vielleicht gibt es Schwierigkeiten mit deinen Kindern. Vielleicht Schwierigkeiten noch in deiner Ehe. Vielleicht Schwierigkeiten wo auch immer am Arbeitsplatz. Sag, Herr, ich nehme deine Gnade. Deine Gnade für mein Leben. Deine Gnade für meine Ehe. Deine Gnade für meine Kinder. Deine Gnade für meinen Arbeitsplatz, deine Gnade für meine Gesundheit. Gnade, Halleluja, sie ist da. Juhu, sie ist da. Sie ist da. Gnade ist da. Und sie freut uns und sie, ja, Halleluja, lässt uns alles überwinden. Diese Gnade und diese Gemeinschaft. Du weißt, jede Sekunde ist dein Vater in dir. Er ist nicht weg. Er ist nicht weit weg. Hinter den Bergen bei den 7 Zwergen, sondern er ist da, er ist da, er ist da, er ist in dir, er ist in uns, um uns Richtungsweisung zu geben, er ist in uns, um uns Stärke zu geben, er ist in uns, um uns Klarheit, neue Kraft zu geben, weißt du, für alles, deshalb singen wir immer, Herr, ich brauche nur dich. Halleluja, dann ist nämlich alles da. Und dann gibt er uns alles. Natürlich auch die Menschen, die dann in dein Leben kommen. Und eine wunderbare Gemeinde. Halleluja. Alles ist da. Er ist dafür gestorben. Und er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das heißt in 1. Johannes 1,3. Und wir haben, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen ist. Diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn lässt uns vollkommene Freude haben. Es ist wirklich eine Glückseligkeit. Ich glaube, ihr kennt das alle. Dieses Glücklichsein tief von ganzem Herzen, wenn du diese Gemeinschaft mit deinem Herrn hast. Wie gesagt, vielleicht, manchmal ist es nicht gleich, dass du alle Chöre hörst. Kommst zu Gott, tausend Gedanken, hämmer noch auf dich ein. Aber Halleluja, du presst da, manchmal müssen wir durchpressen und sagen, nee, und ich lass mir das nicht nehmen, sondern ich will Gemeinschaft mit meinem Gott. Ich bin geschaffen und nicht zufrieden und nicht ausgefüllt und nicht glücklich ohne diese Gemeinschaft. Deshalb presse ich rein und ich sag, weg mit diesen Gedanken. Ich binde jetzt meine Gedanken in dein Gehorsam. Das musst du immer mal wieder sagen, Gedanken, ihr ordnet euch jetzt unter und ihr bei Fuß, ja. Musst du wie einen Hund erziehen und sagen, hier, bitte, bei Fuß, Platz und Sitz und leg die nieder. Für die Bayern. Ja, da müssen sich die Gedanken niederlegen, wenn du das sagst, damit Gott reden kann. Weil wie gesagt, wir leben in einer Welt, es gibt noch einen Fürsten in der Luft, der diese Luft auch gerne beherrschen möchte. Und dann müssen wir sagen, nein, ich lasse mich nicht von den Gedanken vom Fürsten dieser Luft beherrschen, sondern ich bin geschaffen, um die Gedanken Gottes zu denken, um die Gedanken Gottes aufzunehmen. Ich bin für sein Reich geschaffen. Und da sind Gedanken der Liebe, da sind Gedanken des Friedens, da sind Gedanken der Zukunft, Hoffnung. Halleluja, das sind die Gedanken, die wir denken, Halleluja, die in unserem Reich sind. Also immer wenn andere Gedanken sind, da sind und du denkst, boah, wie komme ich davon frei, dann sag, nein, oh, ich bin irgendwie im falschen Reich unterwegs. Ich bin noch in ein ganz anderes Reich hineingeboren worden, wo die Gedanken Liebe sind, wo die Grundenergie Liebe ist und wo alles sich aus dieser Liebe, also alle Gedanken, die daraus kommen, aus dieser Liebe heraus ergeben. Und da gehe ich, ganz schnell gehe ich da wieder rein, Halleluja, das Reich der Liebe, in das ich hineingeboren bin. Weißt du, du bist nicht bestimmt hier auf dieser Welt, also in diesem zweiten Himmel, die ganze Zeit dich mit den Dämonen zu kloppen. Und wie gesagt, man muss mal schon mal Autorität nehmen und sagen, Schluss jetzt hier. Aber nicht den ganzen Tag, Halleluja, sondern wir gehen höher, wir sind höher, drüber, hochversetzt. Ich bin hochversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da ist es gut, Halleluja, da ist es wunderbar. Und weißt du, es ist wunderbar, der Herr möchte Gemeinschaft mit dir und er möchte, dass du ihm deine Anliegen bringst. Er möchte deine Träume, deine Visionen, das liebt der Herr. Er möchte, dass du das alles mit ihm besprichst, mit ihm teilst, ihn an allem teilhaben lässt, was dein Leben bewegt, was dich bewegt. Weißt, er ist wirklich interessiert an dir. Es ist nicht so, dass er die Verpflichtung, Mensch, fast 8 Milliarden Leute. Wie macht er das eigentlich? Das können wir uns jetzt nicht vorstellen. Wir sind ein Segen, nicht Gott. Aber er ist interessiert an dem, was dich betrifft. Und was er in dein Herz gelegt hat, weil da sind diese wunderbaren Sachen, die er in dein Herz gelegt hat. Aber ich sage dir, woran er auch interessiert ist. Er ist interessiert auch ganz besonders daran, dass du dein Herz hingibst, um auch für andere zu beten. Halleluja! Das bewegt sein Herz. Das bewegt sein Herz. Wenn wir immer wieder von uns wegschauen und sagen, Mensch, wen gibt es eigentlich in meinem Umfeld, der vielleicht schwer krank ist, der vielleicht gerade durch eine heftige Zeit geht, der vielleicht nach außen lächelt teilweise, aber ich weiß, boah, innen sieht es teilweise, kämpft die Person. Lasse ich mir das aufs Herz nehmen oder denke ich immer nur an mich? Lisa, ich sage nicht, wenn du wirklich schwer krank bist und so weiter, dann gibt es manchmal Zeiten auch, wo du jetzt nicht in den totalen Riss treten kannst für die ganze Welt und Deutschland und Schweiz und so weiter. Aber wenn du dann wieder fitter geworden bist, Halleluja, weil wir werden ja gesund, wir sind ja geheilt in unserem Herrn, dann gibt es da Dinge, die der Herr mit dir teilen möchte und es ist sein Herz für die Menschen um dich rum. Und es liebt er, weil er ist für dich gestorben und er ist auch für deinen Nachbarn gestorben. Sag mal zu deinem Nachbarn, er ist auch für dich gestorben. Halleluja. Und weißt du, unsere Gebete haben Macht. Bobby Connor, einer unserer Hausväter hier, der wurde von Jesus in den Himmel genommen und Jesus hat ihm dort eine Frau gezeigt auf der Erde. Und diese Frau war eine alte, gebrechliche Lady und die saß neben ihrem Schaukelstuhl und die saß auf ihren Knien und hat gebetet. Und Jesus hat gesagt, diese Frau hat mehr Vollmacht und mehr Power als alle Armeen dieser Welt. Hammer! Diese Frau hat mehr Power als alle Armeen der Welt. Was ist, wenn du dich hingibst? Nicht nur so, weißt du, wir beten und ich sage nicht, dass man das immer tun kann und für jede Person. Aber ich glaube, Gott möchte uns das lehren und einüben, weil es ist sein Herz. Dass wir nicht nur sagen, naja, Herr, du machst schon mit dem wird es auch besser und mit dem wird es auch besser und dem auch. Sondern ist schon besser als nichts, ja. aber er möchte auch, dass wir echt reingehen und uns hingeben und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du auf diese Person kommst und dass du diese Person ganz neu erfüllst mit deinem Geist. Ich sehe, sie struggelt irgendwie. Oder sie ist krank. Und sie hat gerade echt zu kämpfen. Matthäus 6,33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch hinzugegeben werden. Ich sagte, wo wir danach trachten, nicht nur auf uns selber zu schauen, sondern auch auf die Last des anderen. Er sagt, Paulus hat gesagt, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Weißt du, da kommt sein Segen, da kommt seine Liebe, da kommt seine Power, auch für die Anliegen, die dich betreffen. Das ist nämlich der Deal. Du kümmerst dich um die Sachen, die Gottes Herz bewegen, und er kümmert sich um deine Sachen. Du musst nicht, weißt du, das wäre eine Lüge zu sagen, wenn ich mich nicht den ganzen Tag darum kümmere, dass meine Träume, Visionen und Anliegen zustande kommen, wer kümmert sich dann sonst drum? Wie gesagt, du sollst auch dafür beten, klar, keine Frage, aber nicht nur. Sondern sagen, Herr, ich weiß, es gibt Leute, auch deren Berufung wird nicht zustande kommen, wenn ich nicht dafür bete. Weißt du, welche Power Gott uns gegeben hat? Und sag jetzt nicht, ja klar, Georg und Irina, das pastorale Team. Ja, diese werden bezahlt dafür. Die sollen mal beten hier, dass hier alles zustande kommt. Und dass alle geheilt sind und es überhaupt allen gut geht. Natürlich machen wir das. Ja, Amen. Juhu. Danke, ich sage, beste Arbeit der Welt. Aber nicht nur wir in der ersten Reihe, sondern sag mal zu deinem Nachbarn, auch du bist berufen, ein Licht zu sein in dieser Welt, den Unterschied zu machen, Leben zu transformieren, weil du gebetet hast. Boah, Menschen aus heftigen Situationen herauszuhelfen, durch dein Gebet. Weißt du, diese gebrechliche alte Lady, die hat vielleicht nicht geschrien, aber sie hatte in ihrem Herzen, das ist das Herz, sie hat es in ihrem Herzen auf sich genommen. Und das hat die Power. Vielleicht ist es manchmal nur wie ein Seufzen, das in dir ist. Ein Seufzen über eine bestimmte Situation. Aber ich sage, das bewegt den Arm Gottes. Weil es ist sein Herz. Sein Herz. Es ist sein Herz der Liebe. Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Und wenn wir aus seiner Liebe geboren sind, dann ist die gleiche Liebe, die in Gott ist, in uns. Und ich glaube, er redet zu allen von uns immer wieder. Weißt du, plötzlich fällt dir jemand ein. Hast vielleicht länger nicht dran gedacht. Und dann sollst du nicht Gedanken machen um die Person, sondern dann fang an zu beten für die Person. Auch in Sprachen, das ist so gut, wenn du nicht weißt, oh, ich weiß gar nicht, was ich da beten soll so lang. Dann bete in Sprachen für die Person. Bete in Sprachen für die Person. Gott weiß, weißt du, das sind sowieso die reinsten Gebete, weil sie komplett unmanipulativ sind. Und es ist natürlich wichtig, wenn wir füreinander beten, dass wir nicht manipulativ unseren Willen, also was wir immer schon mal sagen, also gedacht haben so, was doch bei der Person passieren sollte. nicht, dass wir nichts sehen, ja. Aber es kommt immer aus diesem Herz der Liebe. Weißt du, wenn du das nicht für eine Person hast, dann bitte bete nicht für die Person. Weil dann würdest du sie wie verfluchen. Sondern komm erst in Ordnung wieder mit der Person. Innerlich, vergib ihr. Vielleicht, wo es was zu vergeben gibt. Auch für unsere Politiker. Weißt du, wenn du einen nicht leiden kannst und dann betest, wird schwierig. Sag erst, ja, ich nehme deine Liebe. Auch für unangenehme, ja, Diktatoren oder was auch immer. Aber ich werde alles, weil Jesus hat alles, was er getan hat, aus Liebe getan. Und alles, was wir tun und was irgendwie einen Wert hat und Veränderung bringt, hat nur einen Wert, wenn wir es aus Liebe tun. Und dann ist es aber powerful. Weißt du, wenn diese Lady, ich finde es so absolut beeindruckend, dass sie mehr Power hat als alle Armeen. Ich meine, come on, was kannst du dann Armeen stoppen? Halleluja, ich frage dich. Dann können wir Armeen stoppen. Juhu, wir sind nicht ohnmächtig. Der Leib Christi ist nicht ohnmächtig. Allem ausgeliefert, was so in der Welt passiert. So, oh Hilfe, wo führt das alles noch hin? Nein, nicht Hilfe, wo führt das alles noch hin? Sondern wir beten. Gott hört uns. Er hört uns. Was hat Jesus gemacht? Gebetet, und zwar ganz, ganz viel. Früh aufgestanden. Oder manchmal ganze Nächte durch gebetet. Halleluja. In Jakobus 5, 16 war es, da heißt es, das Gebet eines Gerechten hat viel Macht und kann viel bewirken. Wer ist gerecht in diesem Raum? Halleluja. Wenn du Jesus noch nicht hast, dann nicht. Aber wenn du Jesus hast, dann bist du gerecht geworden. Du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes geworden. Das ist so powerful. Das heißt, du bist als Gerechter. Wir kommen nicht als Kriecher vor Gott. Wir kommen auch nicht stolz vor Gott. Wir kommen als Gerechte vor Gott und bitten aus der Fülle von unserem Herz, aus der Fülle von Liebe. Und ich glaube, Gott möchte heute wirklich jedem eins uns noch mehr durch diese Augen öffnen, dass wir das sehen, nicht nur was unser eigenes Leben betrifft, sondern was uns betrifft. Und natürlich auch die Menschen, die mit dir, ja, in deiner Wohnanlage wohnen, in deiner Nachbarschaft wohnen, Halleluja, denen du begegnest, deinen Arbeitskollegen, Familienangehörigen. Das ist ein Herr, Gott hat ein Herz für jeden einzelnen Menschen. Und du kannst ihn einfach bitten und sagen, Herr, ich möchte echt dein Herz für die Menschen, die um mich her sind. Gib mir dein Herz der Liebe für die Menschen, das sich hingebt und das wirklich sehen möchte. Ja, sie kommen in ihre Berufung, sie kommen zu Jesus, sie werden auch gerettet. Halleluja. Das ist auch das Herz, das sich hingibt für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weißt du, sie werden ihre Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und die Hölle ist ein so grauenhafter Ort. Also, ja, da will man niemanden hinschicken. Aber durch dich und durch dein Gebet kannst du den Unterschied machen. Dass Menschen nochmal eine Chance kriegen, Jesus zu erkennen. Weißt du, wenn du spazieren gehst, ich bin abends spazieren gegangen, wir wohnen ja in so einer, genau, wo einige Leute wohnen, auch in höheren Häusern. Und mir ist es so aufs Herz gekommen, ich habe gesagt, Herr, ich bete wirklich um Gnade für jede einzelne dieser Personen. Gib jedem Einzelnen nochmal eine so eine Riesenchance, dass sie nicht in die Hölle kommen. Halleluja, ich sag dir, das hat Power. Das hat Power, das hat Power. Gott beantwortet es. Gott beantwortet es. Denk nie, ach, mein kleines Gebet. Klar, wenn der Pastor betet, dann natürlich. Und ich sage natürlich, Amen, ja. Amen. Aber du auch. Halleluja. Du hast Kraft, deine Gebete haben Macht. Und machen den Unterschied. Sag mal, ich mache den Unterschied in meinem Gebet. Und beten macht Spaß. Weißt du, es macht Spaß. Weil du merkst es, du lebst. Du lebst. Dein Herz lebt. Gehst nicht einfach nur gleichgültig durch diese Welt, durch diese Tage. Was mit dem ist. Nein, hab nicht Angst davor, dass dein Herz gepackt wird. Sondern sagt, danke Herr, ich möchte echt, dass mein Herz gepackt wird, weil ich will leben. Ich lebe. Wenn unser Herz, weißt, Gott nimmt die Last auch wieder weg. Ist ja nicht so, dass man dann 3 Wochen nur noch stöhnt oder so. Aber vielleicht mal. Aber du kannst mit einem wirklich Seufzer aus deinem tiefsten Innern, kannst du mehr bewirken, als dir 100.000 Gedanken, um irgendwas zu machen. Seufzer zu Gott. Und Armeen werden gestoppt. Halleluja. Menschen kommen ins Reich Gottes. Menschen kommen in ihre Berufung. Halleluja. Ja, auch wir hier vorne, natürlich. Betet für uns. Halleluja. Wir brauchen auch euer Gebet. Wir sind nicht Einzelkämpfer. Bist du nicht froh, dass du kein Einzelkämpfer bist, dass du nicht alleine in dieser Welt bist und alles alleine durchkämpfen musst? Wir haben einander. Halleluja. Und nicht alle sind natürlich vollzeitliche Fürbitter, das ist klar. Aber zum Beispiel prophetisch Begabte, Propheten, ich würde sagen, haben auf jeden Fall 80-90% eine Fürbitterberufung. Halleluja. Also wenn du glaubst, du bist prophetisch begabt, dann nimm dir es aufs Herz. Und denk nicht, das ist eine schwache Sache. Sieht ja keiner. Ich sag, einer sieht's. Einer sieht's und einer hört's. Und einer reagiert. Und die Dinge passieren. Juhu! Die Dinge passieren, Sachen werden geschiftet, Menschen werden gesund. Menschen werden befreit, geheilt, gerettet, kommen in ihre Berufung, bringen Frucht fürs Reich Gottes, kriegen Stärke. Weißt du, auch diese Bewegung, dass sie immer weitergeht in dieser Kraft des Heiligen Geistes, braucht Gebet, der Motor ist Gebet. Der Schlüssel bist du und ich auch. Halleluja! Halleluja! Wie gut ist das? Und du, wie gesagt, du musst nicht immer schreien. Vielleicht auch mal zwischendurch. Im Autofahren kann man das auch ganz gut. Hört einen keiner. Aber weißt du, jedes heartfelt prayer oder ja, das aus deinem Herzen kommt, aus der Tiefe deines Herzens, das wird gehört. Das kommt an. In Offenbarung 8, so eine starke Stelle, heißt es, dass ein Schweigen im Himmel war. Eine halbe Stunde. Und was ist während dieses Schweigens passiert? Da haben die Engel die Gebete der Heiligen auf den goldenen Altar gebracht. Und dann sind diese Gebete zusammen mit dem Räucherwerk zu Gott aufgestiegen. Alle Gebete, alle deine Gebete sind zu Gott aufgestiegen. Und dann kam Blitz und Donner und wow. Halleluja. Und eins ist vielleicht noch wichtig, wie beten wir? Wir beten im Glauben. Wir beten keine Bittel- und Bettelgebete, sondern wir beten im Glauben. Wenn du eine kranke Person zum Beispiel siehst, du betest im Glauben. Vater, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du sie geheilt hast, die Person am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass diese Person nicht stirbt, sondern leben wird und die Werke des Herrn verkündigen wird. Juhu! Halleluja! Danke, Herr, dass es mit dieser Person immer weiter aufwärts geht. Danke, dass diese Person in die volle Berufung hineinkommt. Sie sieht es vielleicht noch nicht. Aber danke, dass es ihr jeden Tag klarer wird, dass sie gar nicht anders kann, als in ihre göttliche Berufung hineinzukommen. Halleluja! Wir sehen die Personen schon verwandelt. Wir sehen sie schon, zum Beispiel im Reich Gottes drin. Du siehst deine Ehe, wenn sie vielleicht noch schwierig ist, du siehst sie schon wiederhergestellt. Du siehst deine Kinder heiß und voller Feuer für Gott. Wuhu! Yeah! Deine natürlichen Kinder, deine geistlichen Kinder, du siehst, wie sie brennen. Du siehst es schon. Weil das ist es, wie Gott möchte, dass wir es im Glauben nehmen. Wir sehen es im Glauben, juhu, es ist schon passiert. Meine Nachbarschaft, oh, da fängt, ich sehe schon, wie Erweckung anfängt, Halleluja. Sie kommen schon, sie heften sich schon an mich dran und sagen, was hast du denn? Das brauche ich auch. Das kommt, Halleluja. Je mehr wir das nehmen im Glauben und sagen, ja, Halleluja, ich bin hier auf der Erde, Jesus ist in mir. Und wie sie sich an ihn geheftet haben, werden sie sich an uns heften und wir werden sie natürlich zu Jesus führen, ja, absolut. Halleluja. Weißt du, Gott hat uns was so Starkes gegeben und alles kommt aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. Alles kommt aus diesem Einssein mit ihm. Der Herr hat uns eins gemacht. Wir haben beständige Gemeinschaft. Halleluja. Und er lädt uns heute ein, in diese beständige Gemeinschaft mit ihm zu gehen, einfach zu kommen, leben einfach. Weißt du, es ist überhaupt kein Krampf, sondern wir leben einfach mit ihm. Und wir lassen uns sein Herz zeigen für die Menschen um uns herum. Und wir richten nicht mehr. Und wir strecken nicht mehr den Finger aus, sondern wir lieben. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal was sagen kann. Absolut, ja. Aber es kommt alles aus diesem Herz der Liebe raus. Auch Klarheit, Wahrheit kommt alles aus diesem Herz der Liebe raus. Und da wird alles gedreht. Es wird alles gedreht. Sag mal, es wird alles gedreht, wenn ich bete. Weil der Herr betet in mir und er betet aus mir heraus. Und dann passieren Sachen. Also nimm jede Begrenzung weg. Jede Begrenzung. Wie gesagt, wenn diese kleine Lady Armeen stoppen kann, Halleluja, sollte das dir dann unmöglich sein? Nein. Also tu alles weg, was gesagt hat, naja, also vielleicht für mich kann ich ja noch beten, aber schon, was weiß ich, bei meinem Nachbarn wird schwierig. Nein. So, sag, alles, was du mir aufs Herz legst, das bete ich. Dafür bete ich. Und ich sehe schon die Veränderung. Ich sehe schon die Veränderung. Halleluja. Ich sage, wenn du, vielleicht bist du teilzeitlich nur angestellt oder schon in Rente. Ich sage dir, wow, hast du Zeit. Sag nicht, oh, mir ist so langweilig. Das hört mit heute auf hier. Keine Langeweile mehr. Dann sagst du, Herr, wofür kann ich denn beten? Gib mir deine Last aufs Herz, damit Menschenleben verändern werden. Halleluja, damit der Lauf der Geschichte verändert wird. Durch dein Gebet, durch mein Gebet, durch unser Gebet. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh, lass uns mal zusammen aufstehen. Und ich glaube, Gott hat wirklich eine Zuteilung von diesem Geist des Gebets und dieser Freude zu beten, hat er, glaube ich, für jeden Einzelnen. Halleluja, streck dich mal aus. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, dass du uns bestimmt hast. Halleluja, Teilhaber von dir zu sein, Herr, deine Kinder zu sein, deine Söhne zu sein, die Autorität haben und die durch ihr Gebet sogar Armeen zum Stoppen bringen können. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass wir deine Söhne sind. Und Herr, wir geben uns heute neu dir hin und sagen, Herr, hier sind wir. Halleluja, danke, dass wir aus deinem Herzen geboren sind. Und wir sagen, Herr, danke für dein Herz. Und ich mache mich auf für den Geist des Gebets und für Lasten, die auf deinem Herzen sind, dass ich sie bete, dass der Lauf der Geschichte, der Lauf meiner Nachbarn, der Lauf meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Großeltern verwandelt wird. Halleluja! Halleluja! Herr, wir geben uns dir heute Morgen hin, Herr, deine Stimme zu sein. Und vor dein Thron der Gnade zu kommen, nicht nur für uns selber, sondern auch für andere, die krank sind, die in Nöten sind, die durch schwierige Zeiten gehen. Herr, ich danke dir, dass du uns das gibst. Und ich danke dir, Herr, Halleluja, dass du das auch verteilst, dass du die Lasten verteilst und jedem einfach ein Teil deines Herzens offenbarst. Und ich danke dir, Vater, dass durch jeden Einzelnen hier Menschen in dein Reich kommen, weil sie gebetet haben. Menschen in ihre Berufung kommen, weil sie gebetet haben. Menschen vom Tod zum Leben kommen, weil gebetet wurde. Weil gebetet wurde, weil das Herz Gottes berührt wurde. Weil zum Thron der Gnade gegangen wurde. Nicht nur nebenbei, sondern von ganzem Herzen. Weißt du, der Herr sucht eine Braut, die sich reingibt, die sagt, Herr, von ganzem Herzen, von ganzem Herzen, sag mal von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. ganzem Herzen, ich halte nicht zurück, wir haben es vorhin gesungen, ich halte nicht zurück, sondern ich gebe mich rein und ich gebe mein Leben rein, damit andere zum Leben kommen, so wie du dein Leben gegeben hast, damit wir alle zum Leben kommen können und leben können. Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Herr! Danke, Jesus. Amen und Amen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn und alles, worum du betest, sag mal, alles, worum ich bete, glaube ich, dass ich es empfangen habe. Und es wird mir werden. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Wir haben wirklich diese Basis im Wort Gottes. Weißt du, es ist tatsächlich so. Weißt du, deswegen heißt es, sagt Paulus, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wo merkst du das stärker als beim Gebet? Wie viele von euch, wenn du betest, hast du jedes Mal, wenn du betest, total den Eindruck, boah, jetzt geht der Himmel auf, jetzt passiert was. Wie viel hat es jedes Mal dieses Gefühl, wenn du betest? Jedes Mal? Okay. Nee, doch niemand, ja. Okay, da habe ich mich schon gewundert. Halleluja. Verstehst du? Weißt du, während du betest, während diese Frau, von der Irina gesprochen hat, auf den Knien betet, weißt du, du empfindest da nicht unbedingt viel. Du siehst nicht unbedingt, was jetzt passiert. Du fragst dich vielleicht sogar, ach, bringt es überhaupt was, wenn ich da jetzt ein Gebet spreche, wenn ich da jetzt dafür eintrete. Weißt du, aber du lebst eben nicht im Schauen, sondern du lebst im Glauben und du hast die sichere Grundlage im Wort Gottes. Alles, was du betest und bittest, glaub es, dass du es empfangen hast und es wird dir werden. Amen. Jakobus 4, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Amen. Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei nur übereinkommen, eine Sache zu bitten von meinem Vater im Himmel, so wird sie ihnen werden. Also deswegen ist das so eine Power drauf. Und wir müssen es wirklich, also wir müssen wirklich lernen, im Glauben zu leben. Und Gebet ist wirklich vielleicht eins der stärksten Dinge, die du im Glauben tust. Ja? Weil das ist im Glauben, ja. Du siehst es in dem Moment nicht. Auch wenn du für Kranke betest, wenn du in die Hände auflegst, du siehst nicht immer sofort, was passiert. Aber weißt du, du tust es im Glauben, weil es das Wort sagt, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das Wort sagt es. Ich tue es, weil es das Wort sagt und ich glaube, weil es das Wort sagt. Und ich bete, weil das Wort sagt, dass, wenn ich bete, passiert es. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Wer von euch hat ein Gebetsanliegen heute Morgen? Manche sind total wunschlos glücklich, weißt du? Okay, alle, die ein Gebetsanliegen haben, steht mal auf kurz. Also, einfach, du hast auf den ersten, im ersten Moment wusstest du schon, aha, das ist mein Gebetsanliegen, okay. Ah, jetzt werden es doch mehr. Okay, jetzt pass auf. Okay, dann machen wir es einfach so, weil es sind doch so viele. Ich hätte mich auch gewundert. Jetzt pass auf, jetzt dreh dich einfach zu jemandem vor dir oder hinter dir. Machen wir es heute mal so, vor dir und hinter dir. Und lass uns gemeinsam die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Nimm einfach die Person mit einer Hand oder mit zwei Händen. Genau, am besten mit zwei. So. Und jetzt sagen wir es so, wenn zwei sich eins machen, irgendeine Sache zu bitten vom Vater im Himmel, dann wird sie ihnen werden. Und deswegen ganz kurz, wenn die Person es sagen möchte, ansonsten betest du einfach, dass der Heilige Geist ihr Gebetsanliegen erhört, aber wenn die Person sagen möchte, was ihr Gebetsanliegen gerade jetzt ist, an das sie gerade jetzt gedacht hat, dann lass es dir sagen, sagt es euch einander ganz kurz, einfach keine lange Geschichte, sondern einfach nur ganz kurz, es geht um meine Frau, meine Ehe, meine Arbeit, mein Kind, meine Finanzen, meine Nachbarn, die Person in meiner Familie, die noch nicht errettet ist. Lass dir es einfach kurz sagen. Du kannst es auch über Livestream machen. Wenn du über Livestream zuschaust, mach dir einfach eins mit jemandem, wenn jemand zweites dabei ist. Okay. Und dann weißt du, wofür gebetet wird. Und jetzt wollen wir gemeinsam glauben, das geschieht, was wir sagen. Das heißt, wir betteln jetzt nicht, sondern im Glauben beten wir. Sag jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, bitte ich dich im Glauben für meine Schwester oder meinen Bruder und in dem Namen Jesus. Und jetzt kannst du das aussprechen und ausformulieren. Setzt du frei, dass die Person gesund wird. Setzt du frei, dass der Ehepartner errettet wird. Setzt du frei, dass das Kind einfach die Schule packt. Oder setzt du frei, einfach, dass der pflegebedürftige Angehörige geheilt wird. Setzt du es frei. Setzt du es frei in dem Namen Jesus. Halleluja. Wenn zwei eins werden. Was auch immer Sie bitten, es wird Ihnen werden. Wir glauben, dass heute Morgen hier Gebete erhört werden. Halleluja. Und während du für jemand anders bittest, ist wie bei Hiob, während du für jemand anders bittest, erhört er wiederum deine eigenen Gebete. Halleluja. Wenn wir für andere eintreten, dann kümmert sich Gott um unsere Belange. Also setz es frei. Setz es frei gerade jetzt. Setz es frei. Setz es frei. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann bete einfach in Sprachen. Und dann sag einfach, Herr, setze frei. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Setz es frei. Setz es frei. Auch du über Livestream, kling dich ein. Halleluja. Setz es frei. Setz es frei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und dann wechselt durch, sagt, jawohl, es ist vollbracht in Jesu Namen und dann betet für den anderen. Wechselt einfach zum anderen, betet für den anderen. Sagt, in dem Namen Jesus, was wir jetzt bitten in Einheit, es wird uns werden, es geschieht jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, weil das Wort Gottes es sagt. Halleluja. Es braucht nicht lange Gebete. Weißt du, es geht nicht um die Masse der Formulierungen. Gott wird nicht überzeugt durch unsere Gebete, sondern es geht darum, dass wir im Glauben mit dieser Entschiedenheit in den Riss treten, dass wir von uns selber wegschauen und im Glauben für die Person, die es betrifft, in den Riss treten, eintreten und im Glauben das in Anspruch nehmen vom Himmel. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Herr Jesus, du hast es gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Geist gesandt hast, um jetzt all diese Gebetsanliegen mit der Hilfe deiner Engel, Herr, all diese Gebetsanliegen, Herr, die jetzt vor deinen Thron gekommen sind, Herr, um jeder Not zu begegnen, Herr, um jedes Anliegen, Herr, zu erhören. Herr, danke, Jesus. Danke für dein Wirken, Herr. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich. Und dann beginne ihm zu danken. Genau, das ist immer das Ende des Gebets. Soll sagen, danke, Herr, dass du mein Gebet gehört hast. Und Herr, was du hörst, erhörst du. Halleluja. Und wir sagen, dein Reich kommt. Dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so im Leben meiner Schwester oder meines Bruders. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Lasst uns Jesus dafür die Ehre geben. Lasst uns ihm danken. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Wow. Wow. Wow. Wie viele haben gemerkt, dass da Power ist, wenn wir beten? Also das ist das Gute, wenn wir zusammen beten, wenn wir in Einheit beten, dann kannst du manchmal stärker die Power spüren, wie wenn du alleine bist. Nur wenn du alleine bist, dann erinnere dich daran, es ist die gleiche Power. Es ist die gleiche Power, es ist die gleiche Wirksamkeit. Auch wenn du nichts spürst, auch wenn du denkst, oh, mein armseliges Gebet. Ich sage dir, da ist enorme Power. Amen. Halleluja. Genau. Und wenn du verheiratet bist, dann schnapp dir deinen Ehepartner und macht euch eins im Gebet. Und wenn du einen anderen Christen kennst, und das kennt sicher jeder von uns, dann schnapp ihn dir und dann betet zusammen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt versiegeln wir das Ganze mit unserem Saatkorn heute Morgen, weil eine Art auch im Glauben sozusagen zu versiegeln, was wir gebetet haben, ist tatsächlich, indem wir ein Saatkorn säen. Nicht, weil wir uns etwas kaufen oder erkaufen könnten bei Gott, sondern weil es ein Schritt des Glaubens ist, weil ich sage, okay, ich sähe hinein in die Verheißung Gottes. Heute Morgen wollen wir spezifisch jetzt die Verheißung Gottes proklamieren für unser Geben, für unser Säen und für unser Zehnten geben. Wir wollen die wollen die Verheißung Gottes proklamieren, weil wir glauben, dass wenn wir das, was wir tun, mit dem Wort Gottes verbinden, dann hat es enorme Kraft, weil es im Glauben geschieht. Nicht, weil wir irgendetwas erkaufen oder auch nicht, weil wir irgendwie einfach nur etwas aus Tradition tun und sagen, ja, jetzt geben wir halt wieder, geben wir halt wieder unsere 5 Euro oder 10 Euro oder was auch immer, sondern nein, wir verbinden das mit dem Glauben an die Verheißungen Gottes. Amen. Lasst uns es zusammen proklamieren. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen, 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Amen. Glaubst du das? Okay, dann handle im Glauben gemäß dem, was dir der Heilige Geist gezeigt hat. Du kannst ihn bar geben hier vor Ort in den Eimer, den wir jetzt durchgeben. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir gezeigt hat, kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Du kannst die eine Hälfte reintun in den Eimer mit dem Stift, die andere Hälfte ausgefüllt, nimmst du mit nach Hause und kannst dann überweisen in den nächsten Tagen. Lass uns die einmal durchgeben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir jetzt auch die Infos eingeblendet. Wo sind die Infos über Livestream? Genau, blende die Infos ein. Überweisung, PayPal oder Kreditkarte, dann könnt ihr entsprechend geben. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und ich möchte noch Anteil haben lassen, auch an einem starken Zeugnis, und zwar von unserem Evangelisationsteam von gestern. Ja. Halleluja. 16 Personen waren gestern auf der Straße. Und Astrid schreibt, das Evangelisationsteam ist on fire wie nie zuvor. Halleluja. 8 Personen haben Jesus in ihr Leben eingeladen gestern. Davon 4 junge Erwachsene und ein ukrainischer Mann, der erst gestern noch von Zigeunern geschlagen wurde und auch im Krieg an der Front mitgedient hat, also in der Ukraine. Er wurde so tief berührt und als er das Übergabegebet gesprochen hat, hat er seine Mütze abgenommen und seine Hände gefaltet. Wir haben seine Mail- und Telefonadresse und werden seine Daten an Svetlana weitergeben. Er hat 25 Euro für unsere Gemeinde gespendet. Ist der Hammer, ha? Halleluja. Weißt du, wahrscheinlich hat er selber nicht viel. Oh, danke, Jesus. Das ist auch stark. Wir haben 2 junge Frauen getroffen und auf unsere Frage, ob sie denn an Gott glauben, sagten beide eher nicht. Eine von ihnen sagte aber, mein Bruder ist gläubig und er heiratet demnächst. Beide Frauen waren unterwegs, weil sie ein Video für die Hochzeit drehten und sie fragten uns, ob sie uns auch filmen dürften. Daraufhin sagte ich, wir könnten ihren Bruder und seine Frau segnen und Gutes über diese Ehe aussprechen. Sie fanden, dass das eine gute Idee ist. Für die Kamera haben wir dann unser Smiley-Kostüm ausgezogen und dann haben wir das junge Paar gesegnet in Jesu Namen, freigesetzt, dass Jesus der Dritte im Bunde ist und so weiter. Und die beiden, die ja nicht an Gott glauben, waren total begeistert und sagten, wow, das war schön, das nehmen wir am Schluss des Videos, das ist ein guter Abschluss. Halleluja, preist den Herrn. Ah ja, da ist das Smiley-Team. Alle von uns hatten so viele gute Gespräche mit Jugendlichen, Muslimen, Menschen im Rollstuhl, lesbischen, homosexuellen Personen, älteren Personen, Christen, die von Gott enttäuscht waren, Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden, Buddhisten, Indern und so weiter. Die Menschen waren alle so offen. Ein Mann hatte vor 20 Jahren einen Unfall und dadurch immer Rückenschmerzen. Nadja hat für ihn gebetet und danach waren die Schmerzen komplett weg. Halleluja. Ist das stark? Amen. Preist den Herrn. Weitere Gebete für Menschen, für Durchbruch wegen Heilung von Traumata und Alkoholsucht, Diabetes, Rückenschmerzen für die Augen. Eine Person wurde so von der Liebe berührt, dass sie weinte. Die Kraft floss durch die Handauflegung und so weiter. Ellen hat auf der Straße Geige gespielt und Evi stand neben Ellen und konnte zum Klang der Geige mit vielen Menschen sprechen. Christoph kam durch... kam durch das Smiley-Kostüm mit vielen Teenagern in Kontakt. Sie wollten sich mit ihm fotografieren lassen und er konnte ihnen von Jesus erzählen. Ein Mann kam gleich zu Anfang auf Alex zu und fragte ihn, warum er so groß sei. Er sei total neidisch, weil er so klein sei. Das Ganze endete dann in einem Übergabegebet. Komm zu Jesus und du wächst. Nein. Okay. Es war ein Hammer-Einsatz. Jeder von uns war danach total happy, könnt ihr sehen. Und danach kam als i-Tüpfelchen unser gemeinsames Essen mit herrlicher Gemeinschaft, mit wunderbaren Geschwistern. Preis den Herrn. Ist das nicht schön? Geben wir unserem Lobpreisteam mal einen kräftigen Applaus. Das ist doch stark. Halleluja. Halleluja. Komm, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Danke, Vater, für jeden, der gesät hat heute Morgen, Herr. Danke, Herr. Herr, für diese Saatkörner, Herr, die gemäß deinem Wort sich multiplizieren, Herr, und Frucht bringen, Herr. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Wir glauben deinem Wort, Herr, dass du uns in allem, gemäß 2. Korinther 8, Vers 9, in allem, alle Zeit, alle Genüge gibst und dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und genauso segnen wir auch die Kleidungsstücke und Tücher für all die Menschen, die heute Morgen nicht hier sein können, aber die diese Kraft Gottes brauchen. Einfach Kranke werden gesund. Dämonen fahren aus. Tote werden auferweckt. Ja. In Jesu Namen. Weißt du, auch da, hinter vielen Kleidungsstücken stecken auch Fürbittegebete, die zum Himmel aufgestiegen sind. Du hast gebetet für deine Angehörigen. Und wir sagen jetzt in Jesu Namen, die Ernte kommt. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Sabrina, komm kurz nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wer ist gesegnet durch diese wunderbaren Predigten heute? Halleluja. Genau, gib mal einen kräftigen Applaus unserer Pastorin und Astrid. Oh, ist so gut. Und bei mir war es auch so. Ich habe mich an einem Punkt meines Lebens nach Gott gesehnt. Ich habe mich zu ihm ausgestreckt und ich habe begonnen zu beten. Ich saß in meinem Wohnzimmer, in meinem Sessel und habe gebetet. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich wie ins Nichts bete. Es war ein Monolog. Es war wie, als wäre das eine Decke über meinem Kopf und ich bin einfach nicht durchgekommen. Es gab irgendwie gar keine Möglichkeit, dass ich da durchbreche. Und des Weiteren hatte ich das Problem, ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Gefängnis, ja. Ich sitze in Stäben, hinter Stäben und ich wusste, ich habe keine Möglichkeit, diese Stäbe zu öffnen, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Es gab keine Möglichkeit von mir aus, von innen, diesen Käfig zu öffnen. Und ich hatte wirklich, ich war verzweifelt, weil ich wusste nicht, wie komme ich hier raus. Und ich war in Angst gebunden. Ich hatte schlimme Angst, ja, Attacken nachts. Ich hatte Angst vorm Sterben. Ich hatte Angst, dass geliebte Menschen sterben. Aber ich habe keinen Ausweg aus dieser Angst gefunden. Und ich dachte, mir muss ich jetzt zum Psychiater, müssen die mich einweisen. Ich wusste nicht, wie ich aus diesem Gefängnis rauskam, aus diesen Gitterstäben. Aber ich sage euch, ich möchte euch heute eins sagen. Es ist Kraft im Kreuz Jesu. Halleluja. Und ja, Pastor Georg hat damals gepredigt in Israel und hat einfach gesagt, es gibt Menschen, die haben Sünde in ihrem Leben. Und ich wusste, dass diese Gitterstäbe in meinem Leben ist die Sünde, in der ich gefangen bin. Es waren Sünden, es waren sexuelle Sünden, es war wirklich, ich habe alles gemacht, was die Welt machte. Ich habe nichts getan, was Gott gefallen hat, was mich irgendwie befähigt hätte, in seine Gegenwart zu kommen mit meinen Gebeten. Und diese Sünde hat mich gefangen gehalten. Aber ich hab gehört, dass Jesus diese Gitterstäbe aufbrechen kann. Ich habe gehört, dass er diesen Käfig aufmachen kann aus Angst. Er konnte mich da rausholen, was sonst kein anderer Mensch tun konnte. Und ich glaube, dass heute hier Menschen sind, die wirklich in diesem Gefängnis leben, die im Gefängnis der Depression leben, im Gefängnis der Angst leben, im Gefängnis der Ablehnung leben. Und ich möchte dir heute wirklich sagen, Jesus kann heute und jetzt dein Gefängnis öffnen. Weil er hat diese Gefängnisse zerstört am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren, wo er als Sohn Gottes kam, als schuldloser Mensch und ja, Mensch und Gott starb für dich und mich. Er hat für deine und meine Sünden bezahlt. Er starb da, er ist gestorben, nach 3 Tagen wieder auferstanden, er lebt heute noch. Und wenn wir heute wirklich uns demütigen, wie wir es schon gehört haben, wenn wir uns heute demütigen vor Gott und sagen, Gott, du siehst mich, ich habe diese Sünde in meinem Leben, du siehst mich, was ich tue, und er sieht sowieso. Aber wenn wir sagen, Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir, nimm das weg, öffne diesen Käfig, dass ich rauskomme, dass ich in Freiheit kommen kann, dann möchte ich das dir heute, ja, lass uns da wirklich mal aufstehen zusammen, lass uns aufstehen. Lass uns die Augen schließen und wirklich auf unser Herz hören. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt in die Herzen sprichst der Menschen. Danke, Herr, dass du überführst, da wo Sünde ist, Herr. Danke, Herr, dass du ihnen zeigst, dass heute wirklich ein Ausweg für sie vorbereitet ist. Und ich möchte dir anbieten, wenn du heute sagst, okay, ich möchte heute in Freiheit kommen, dann ist es wirklich dieses Gebet, wo wir Jesus in unser Herz einladen, wo wir Jesus um Vergebung unserer Sünde beten. Ja, wenn jemand dieses Gebet mit mir sprechen möchte, dann darf er wirklich die Hand heben und ja, mir und Gott ein Zeichen geben, dass er heute diese Entscheidung treffen möchte. Ja, ich sehe deine Hand. Halleluja, es sind da noch mehr, die heute wirklich das festmachen wollen vor Gott und der Welt, dass sie, Halleluja, dass sie wirklich umkehren möchten, dass sie Jesus in ihr Leben einladen wollen. Weil es gibt nur Schwarz und Weiß auf dieser Welt. Es gibt Tod und Leben. Es gibt Himmel und Hölle. Es gibt keinen Mittelweg, wo ich chillen kann, wo ich sage, okay, ich lasse meine Füße mal auf die eine und die andere Seite fallen. Es gibt wirklich nur diesen Weg und der ist Jesus. Und wenn du heute diesen Weg gehen möchtest, dann gib mir ein Zeichen. Ich bitte mit und für dich. Und es wird wirklich heute ein neues Leben für dich beginnen. Jesus wird dich frei machen. Jesus wird dich befreien von Depressionen, von Suizidgedanken. Oh, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wirklich, streck deine Hand aus. Streck deine Hand aus, wenn du das heute erleben möchtest. Und ja, ich möchte dich einladen, komm zu mir nach vorne, ich möchte gern mit dir beten. Trau dich, komm zu mir nach vorne, ich möchte mit und für dich beten. Halleluja, und Jesus wird dich heute frei machen. Komm nach vorne zu mir. Halleluja, gib ihm mal einen Applaus. Seid mutig, kommt nach vorne. Kommt, lasst sie aus den Reihen rauskommen. Genau, im Livestream könnt ihr auch gern mitbeten. Hallo, herzlich willkommen. Du darfst gern weiter vorkommen. Hi. Herzlich willkommen. Kommt hervor, ja, im Livestream, wenn dich dieses Wort anspricht, dann ja, steck auch du deine Hand zu Gott aus. Er sieht dich zu Hause und du darfst dich wirklich in dieses Gebet mit einklinken. Halleluja, Halleluja. Schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo, hallo. Halleluja, danke Jesus. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ist da noch jemand? Ich habe noch mehr Hände gesehen. Möchte noch jemand, hat jemand im Herzen noch dieses Ziehen, dass er hier vorne stehen soll? Dass heute wirklich, ja, ein Tag ist, ja, von einem neuen Geburtstag, wo ich sage, heute möchte ich wirklich da reingehen in das, was Gott für mich hat. Heute möchte ich wirklich in Freiheit kommen. Dann lade ich dich ein, noch dazu zu kommen. Halleluja. Und ich möchte jetzt gern mit euch wirklich beten, dass Jesus euch vergibt. Dazu dürft ihr gern eure Augen schließen. Stellt doch einfach vor, dass Jesus vor euch steht und betet mir laut nach. Ihr im Raum dürft gern mitbeten und sie unterstützen und sagt einfach, Jesus, ich bin ein Sünder. Ich komme heute zu dir. Bitte vergib mir meine Sünden. Öffne diesen Käfig heute. Danke, dass ich heute in deine Freiheit kommen darf. Ich will dir ab heute nachfolgen. Komm jetzt in mein Leben und füll mich mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.